Die Proteste waren laut und zornig und ausdauernd. Immer wieder haben in den vergangenen Tagen in Bagdad und im Süden des Irak Menschen gegen die Korruption demonstriert. Zuletzt am Freitag, als Zehntausende auf die Straße gingen, wie hier in Bagdad. Der Vertreter von Groß-Ayatollah Ali al-Sistani, dem obersten schiitischen Geistlichen des Irak, hatte zuvor bei seiner Freitagspredigt die Regierung scharf angegriffen. Er forderte soziale Gerechtigkeit und drastische Maßnahmen gegen die Korruption. Es seien seit Jahren dieselben Leute in den Behörden und Ministerien, die das Volk ausplündern, sagt Ramzi Ahmed, einer der Demonstranten. Die Korruption frisst alle unsere Regierungsbehörden auf, erklärt der Arzt aus Bagdad wütend. Die Arbeit der öffentlichen Verwaltungen sorgt für Dauerfrust im Irak. Ständig fällt der Strom aus, aber bei Temperaturen von über 50 Grad sind Klimaanlagen unerlässlich. Beamte und Politiker müssen bestochen werden, damit sie sich um Bürgerbelange kümmern. Es gibt Probleme bei der Versorgung mit Trinkwasser, Lebensmitteln und Medikamenten. Die Menschen wollen, dass Politiker dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Am Sonntagvormittag dann verkündet der Sprecher im Fernsehen das Reformpaket von Ministerpräsident Haider al-Abadi, das die Regierung kurz zuvor billigte. Mit sofortiger Wirkung werden die Ämter der drei Vizepräsidenten abgeschafft. Ranghohe Posten sollen künftig nicht mehr nach ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit besetzt werden, sondern nach, so wörtlich, Kompetenz, Aufrichtigkeit und Erfahrung. Die Zahl der Leibwächter von Politikern wird reduziert. Sonderzulagen für amtierende oder ehemalige Funktionäre sollen wegfallen. Der Reformvorstoß birgt Konfliktpotenzial, da bestimmte Ämter nach religiöser oder ethnischer Zugehörigkeit vergeben werden, damit eine gewisse Balance zwischen den Volksgruppen hergestellt werden kann, zumindest auf dem Papier. Ali Abu Zainab aus Bagdad findet das Reformpaket trotzdem gut. Das sind mutige Beschlüsse, ein Fortschritt zweifelsohne, aber es muss noch viel mehr getan werden. Rat Mohammed ist hingegen skeptisch. Sie hätten alle Funktionäre absetzen sollen, denen Veruntreuung von Geldern und Korruption vorgeworfen werden. Wir hoffen, dass das erst der Anfang vom Neuaufbau der Institutionen und der Infrastruktur ist.